Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich dich. Thank you for calling us to yourself. Danke, dass du uns zu dir selbst berufen hast. Bless those who are watching on live streaming tonight. Und segne auch die, die uns zuschauen beim Livestreaming. In Jesus' name. Und darum bitten wir dich, in Jesu Namen. Amen. Amen. If you've noticed the different speakers that we've had come, wenn du bemerkt hast, wir haben eine ganze Reihe verschiedener Sprecher gehabt, die gekommen sind. Joe's probably he's more like a patriarch from the evangelical circle. Und Joe ist vielleicht eher so wie ein Patriarch aus dem evangelikalen Bereich. Very highly respected and sehr, sehr respektiert. Used by God. Auch sehr von Gott verwendet. And then we had Johnny Gaeta. Dann hatten wir den Johnny Gaeta hier. Who's more from the charismatic circle. Der vielleicht so ein bisschen eher von dem charismatischen Bereich but kommt. But actually says he's more like us. He's in the middle. Er sagt, na, wir sind eher so wie ihr, praktisch in der Mitte. And then we had Christa Benzel. Wir hatten die Christa Benzel, who's from the charismatic circle. Die eher aus dem charismatischen Bereich kommt. And we are all believing God that God will bring the first awakening to Austria. Und wir alle, wir glauben gemeinsam, dass Gott einfach diese erste Erweckung in diesem Land bringen wird. The guy who organized Michael W. Smith to come to Austria. Mann, der das organisiert hat, dass Michael W. Smith hier nach Österreich kam. Was a fantastic speaker. Einfach ein fantastischer Sprecher auch. He's a Roman Catholic believer. Er ist ein Gläubiger in der römisch-katholischen Kirche. Spirit-filled. Wiedergeboren, mit dem Geist gefüllt. Used by God. Auch von Gott verwendet. And I would like to invite him to come and speak here sometime. Und ich würde auch gerne ihn einladen, dass ich hier einmal sprechen kann. Very powerful speaker. Ein sehr mächtiger, and sehr starker Sprecher. Very active for Christ. Und sehr aktiv für Christus. When the Lord moves through this country. Wenn der Herr when he moves, wenn er sich durch dieses Land hier bewegt, it's not going to be just through a few churches. Dann wird es nicht einfach durch ein paar Gemeinden geschehen. He's going to sweep through all the churches. Es wird einfach durch das gesamte, durch die gesamte Gemeinden gehen. Including the Catholic Church. Und das schließt die katholische Kirche ein. He's going to move in the hearts of all believers. Er wird sich bewegen in den Herzen all der Gläubigen. Like I said two weeks ago, my first 2 years as a born again believer. Wie ich das bereits sagte, meine ersten beiden Jahre als wiedergeborener Gläubiger, I was a Roman Catholic. Da war ich römisch-katholisch. I went to Mass every Sunday. Ich bin jeden Sonntag in die Messe and gegangen. I brought more people to Christ in those 2 years. Und ich habe mehr Leute zu Christus geführt in diesen 2 Jahren, than probably most people will in a lifetime. Als vielleicht viele Leute in der ganzen Lebenszeit nicht führen werden. I witnessed to everybody. Ich habe jedem Zeugnis gegeben. Including the priests. Und selbst die Priester. And I debated the priests. Und ich habe debattiert mit Priestern. And, We have believing brothers and sisters in the Roman Catholic Church. Wir haben gläubige Brüder und Schwestern in der katholischen Gemeinde. I was one of them. Und ich war einer von ihnen. And if the Protestant Church, if I had met Pharisees, wenn die protestantische Gemeinde, let's say this, let's start over. The people that I met that were not Catholic. Die Leute, die ich getroffen habe, die nicht katholisch waren, embraced me as a brother. Die haben mich umarmt als Bruder. And that changed my life. Und das hat mein Leben total verändert. If they had rejected me because they were Protestant and I was Catholic. Aber die hat mich früher abgelehnt praktisch, weil ich ja if they had rejected me. Wenn sie mich abgelehnt hätten. Just because I was Roman Catholic. Weil ich römisch-katholisch war. And they were Protestant. Und sie protestantisch. That would have devastated my life. Das hätte total mein Leben zerstört. But there are people who do that. Aber es gibt Leute, die so etwas machen. When God moves, God's going to move. Wenn Gott sich bewegt, dann bewegt er sich. He has his people everywhere. Er hat sein Volk überall. I told you a story before. Ich habe euch bereits diese Geschichte erzählt. I was preaching on the street about, I don't know, 15, 18 years ago. Ich habe auf der Straße gepredigt, vielleicht so vor 15, Axel, vor 18 Jahren. Axel had been, I don't know how many hundreds of messages Axel translated on the street and preached himself. Und habe also auch hunderte von Botschaften übersetzt und auch selbst gepredigt auf der Straße. And one day a police officer came. Eines Tages kam ein Polizist vorbei. And I had my board up and everything. Wir hatten alles aufgebaut, eine Zeichentafel. Pack it up. Sag, pack das zusammen. And get out of here. Und raus hier. I don't ever want to see you again. Ich möchte dich hier nicht wiedersehen. I don't ever want to see you here again. Get out of here. Ich möchte dich hier nie wiedersehen. So I packed everything up. Ich habe alles zusammengepackt. I was ready to walk away. Ich habe schon alles vorbereitet, um dann zu gehen. A monk came up to me from the Stephansdom. Plötzlich kommt jemand vom Stephansbrunnen raus mit seiner Mönchskutte. His brown cloak so braun, on. His big cross hanging on a chain. Großes Holzkreuz umhängen. He said to me, what did he say to you? Er fragt mich nur, was hat er dir gesagt? I said he told me to get out of here and never come back. Er hat mir gesagt, ich soll hier mich vom Staub, aus dem Staub machen und nie wiederkommen. Took out a piece of paper. Er nahm ein Blatt Papier. Wrote a phone number on it. Schrieb mir eine Telefonnummer. I think he wrote his name on it. Hat seinen Namen drauf geschrieben. He said, call this number. Er sagt mir, ruf diese Nummer an. And they will give you permission that you can preach here. Und die werden dir die Erlaubnis geben, dass du hier predigen kannst. We got the permission. Die haben wir bekommen. Axel himself went and got it. Also ich bin hin und habe die besorgt. We copied that permission and gave it to every street preacher that ever came to Vienna. Wir haben das kopiert und haben es also jedem Straßenprediger, der je nach Wien kam, einfach ausgeteilt. And when that monk stands before the Lord, und wenn er dann vor dem Herrn steht, he will be rewarded for something he did. Er wird einfach belohnt werden für das, was er tat. That touched thousands of people's lives. Und das hat dafür gesorgt, dass Tausende von Menschen berührt worden sind. We are one body with all believers. Wir sind ein Leib mit allen Gläubigen. We gotta get beyond this. Und wir müssen einfach drüber gehen. Judging people. Wir müssen darüber hinausgehen, dass wir einfach nicht Leute richten. Of course there are Catholics that are not true Christians. Natürlich gibt es Katholiken, die nicht echte Christen sind. And there's Baptists that are not true Christians. Und es gibt auch Baptisten, die nicht echte and Christen Pentecostals, sind. Und auch Pfingstler. And Methodists. Und Methodisten. And Presbyterians. Und Presbyterianer. And there's people in this room. Und es gibt Leute hier in diesem Raum. That might not be true Christians. Die vielleicht nicht wirklich Christen sind. They're everywhere. Die sind überall. The wheat and the tare are everywhere. Der Weizen und das Unkraut sind überall. We are one with all believers. Wir sind eins mit allen Gläubigen. We don't have to agree with all their doctrines. Wir müssen nicht mit allen Lehren von ihnen übereinstimmen. But if they believe that Jesus Christ died on the cross for our sins, aber wenn sie glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz starb and rose from the dead, und auch vom Toten wieder auferstanden to ist, give us life, um uns Leben zu geben, that's our brother and sister. Dann sind das unsere Brüder und Schwestern. One day we're going to meet the Lord. Eines Tages werden wir den Herrn treffen. We're going to be there. Da werden wir sein. And we're going to see him. Und wir werden ihn sehen. And he's going to embrace us. Und wird uns umarmen. He's not going to ask us what church we went to. Wird nicht fragen, in welche Gemeinde bist du gegangen? He's just going to look at us and he's going to hug us. Und wird uns umarmen. And we're going to look into his face. Und wir werden hineinschauen in sein Gesicht. We're just going to be amazed. Wir werden erstaunt sein. He's got eyebrows. Diese Augenbrauen. And we're going to look at his eyes. Wir werden die Augen anschauen. How far apart they are. Wie weit stehen sie auseinander? We're going to look at the contour of his nose. Die Konturen seiner Nase. We're going to look at his nostrils. Da die Nasenlöcher. As he breathes, as they open and close a little bit. Sie öffnen sich, sie schließen sich ein bisschen. We're going to look at his ears. Wir schauen die Ohren an. His earlobe. Das Ohrläppchen. We're just going to be staring in his face like. Wir werden ihn einfach anstarren. Oh my God. Wow. And when we shake his hand, und wenn wir seine Hand schütteln, we're going to see the scar immediately. Werden wir sofort das Wundmal sehen. Right in his wrists. Direkt in seinem Handgelenk. The one who died for us. Der für uns starb. All. Alle. And then we're going to wish. Und dann werden wir uns wünschen. That we could go back. Dass wir zurückgehen können. And live this life again. Und dieses Leben noch einmal leben könnten. But we can't. Aber es geht nicht. We die once. Wir sterben nur einmal. In Hebrews 9. Hebräer Kapitel 9. And then we stand before the judgment. Und dann stehen wir vor dem Richterstuhl. We just live once. Wir leben nur einmal. But we're still alive. Aber wir leben noch. We're still here. Wir sind hier. We still have time. Wir haben noch Zeit. To make a difference. Um diesen Unterschied zu machen. To live our life for him. Unser Leben für ihn zu leben. We were with Sung-hae. Some of you remember Sung-hae. Wer erinnert sich an Sung-hae? Sung-hae used to be one of our pianists. Sung-hae war eine unserer Pianistinnen. And she left. She went back to Korea. Sie ist nach Korea gegangen. 10 years ago or so. Vor 10 Jahren. Now and then she went to Bible school. Dann ist sie in die Bibelschule gegangen. Now she's an ordained Methodist pastor. Jetzt ist sie ordiniert als Methodistenpastorin. And she's pastoring a church in New York City. Und sie hat eine Gemeinde in New York, in der Stadt. She probably weighs 40 kilos, 35 kilos. Sie wiegt vielleicht so 45 Kilo nur, ganz zierlich. Maybe, she's just a little thing there. Und sie ist so zierlich. And she was just assigned by the Methodist bishop to pastor a church that needs a pastor. Und sie ist dafür gerade eingesetzt worden von einem Methodisten-Bischof, dass sie ihm eine solche Gemeinde führt. So we had a dinner with her. Wir saßen zu Abendessen mit ihr. And we sat and talked and haben uns zusammengesetzt, she had a little a tough year and we were encouraging her. Sie hat ein schwieriges Jahr gehabt, wir wollten sie ermutigen. And she said, yeah, I said, did you talk to your dad? Hast du mit deinem Vater gesprochen? Her dad has a big church in Korea. Ihr Vater hat eine große Gemeinde in Korea. And she said yes. Und sagte, ja, ich habe mit ihm gesprochen. I said, what did your dad say? Was hat der Papa gesagt? She said, my dad told me, Sung-hae. Mein Vater sagte mir nur, Sung-hae. There are three ways that we serve God. Es gibt da drei Stufen, wie wir Gott dienen können. Three levels. Drei Stufen. The first one. Der erste. Is with hard work. Die erste Stufe ist harte Arbeit. Second one. Das zweite. Is with tears. Mit Tränen. And the third one. Und das dritte. Is with our blood. Mit unserem Blut. Hard work. Harte Arbeit. Tears. Tränen. And maybe someday with our blood. Und vielleicht auch einmal eines Tages mit unserem Blut. There are 500 people a day in this world who give their blood for Christ. 500 Menschen jeden Tag geben ihr Blut It's zu so Christus. Hard to believe. Das ist so schwer, das zu begreifen und zu glauben. 500 of our brothers and sisters every single day that are killed for their faith in the world. 500 von unseren Brüdern und Schwestern, die jeden Tag um ihres Glaubens willens einfach umgebracht werden in der Welt. We can at least work hard. Also wir können zumindest hart arbeiten. By his grace. Durch seine Gnade. We can shed our tears. Wir können auch unsere Tränen vergießen. Through the conflicts of life. In den Konflikten des Lebens. And we can pray every day for them. Und wir können auch jeden Tag für sie beten. Pray for the persecuted brothers and sisters in the world. Betet für die verfolgte Gemeinde in der Welt, unsere Brüder und Schwestern. In Revelation chapter 7. Offenbarung Kapitel 7. It talks about a great multitude. Da spricht es von einer großen Menge an Menschenmassen. In verse 9. In Vers 9. That have given their blood. Die ihr Blut gegeben haben. In verse 14 it says that this multitude is so big. Und Vers 14, diese Menschenmasse ist so groß. It's a multitude like the sand of the sea. Einfach eine Menge so zahlreich wie der Sand am Meer. They're countless. Nicht zählbar. And they're standing before the throne of God. Und sie stehen vor dem Thron Gottes. And the angel asks, who are these people? Und der Engel fragt, wer sind diese Menschen? They are countless from every nation. Sie sind ohne Zahl, man kann sie nicht überblicken. Multitudes of people. Mengen an Menschen. Who are these people? Wer sind all diese Menschenmassen? And the answer is given. Die Antwort wird gegeben. They are the ones that have come out of the great tribulation. Das sind die, die herausgekommen sind aus der großen Trübsal. Do you know what the great tribulation is? Wisst ihr, was die große Trübsal ist? It's a period of time that has not come yet, but is coming. Es ist eine Zeitperiode, die noch nicht gewesen ist, aber die uns bevorsteht. Matthew chapter 24, verse 21. Matthäus Kapitel 24, Vers 21. The most difficult time in all of history. Es wird die schwierigste Zeit sein in der gesamten Menschheitsgeschichte. It is Revelation chapter 6. Offenbarung Kapitel 6. To chapter 19. Bis 19. It's this horrific time in human history before the Lord sets up his kingdom. Es ist diese schreckliche Zeit, die da eintreten wird, bevor der Herr sein Königreich aufrichtet. And in this time many, many, many, many people will come to know Christ. Und in genau dieser Zeit werden einfach viele, viele Menschen einfach zu Christus finden. Do you know who those people are? Wisst ihr, wer die Leute sind? Those are the people that we never reached. Das sind die Menschen, die wir nie erreicht haben. There are so many of them. Und das sind so viele. We could never imagine. Dass uns das nicht einmal ansatzweise vorstellen können. They're everywhere. Sie sind überall. But the devil sows this lie in our hearts. Aber der Teufel versucht einfach diese Lüge in unser Herz hineinzusäen. That the believers are so few. Dass die Gläubigen so wenige sind. There are many God-fearing people. Es gibt viele, viele gottesfürchtigen Menschen. The Lord told Paul in Acts 18. Der Herr hat Paulus gesagt in der Apostelgeschichte 18. Don't be afraid, I have many people in the city. Many people. Hab keine Angst. Ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Viele. Pastor Brad talked about having vision. Und Pastor Brad heißt sprach über darüber Vision zu haben. Seeing things the way they ought to be. Dinge so zu sehen, wie sie sein sollten. Can you picture people? Kannst du dir Menschen vorstellen? Almost every other week being on TV giving testimony about their faith. Die vielleicht beinahe jede zweite Woche einfach Zeugnis ablegen im Fernsehen über ihren Glauben. Maybe every week. Vielleicht jede Woche. It's just the way it should be. So soll es doch sein. On interview programs, just people like, what is this Jesus thing? so Programme, wo so Interviews gegeben werden. Was ist da mit diesem That's Jesus? Just sweeping our country. Das geht durchs ganze Land. Testimony after testimony. Oh, wouldn't it be awesome? Zeugnis nach dem That's anderen. The way it should be. So sollte es sein. But it's not like that. Aber noch ist es nicht so. Yet. Noch nicht. But it can be. Aber es kann so sein. We're going to talk about that a little bit tonight. Und ich möchte darüber ein bisschen heute Abend sprechen. I want to show you a verse that we'll start with. Ich möchte einen Vers, euch einen Vers zeigen, mit dem wir beginnen. 1 Corinthians chapter 1, verse 29. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 29. In verse 27 it says that God has not chosen the strong but the weak. In Vers 27 heißt, dass Gott nicht die Starken auserwählt hat, sondern die Schwachen. He's chosen the weak to shame the strong. Er hat die Schwachen auserwählt, um die Starken zu beschämen. He's chosen the uneducated to shame the educated. Er hat die Ungebildeten ausgewählt, um die Gebildeten praktisch zuschanden zu machen. God has chosen ordinary people. Gott hat einfach ganz gewöhnliche Menschen ausgewählt. To do extraordinary things. Um außergewöhnliche Dinge zu vollbringen. For mit one ihm. Reason. Aus einem Grund. That no flesh should glory in His presence. Aus einem einfachen Grund, auf dass sich kein Fleisch in seiner Gegenwart rühme. God wants to use us. Gott möchte uns verwenden. But when He uses us, we want the glory. Aber wenn er uns verwendet, dann wollen wir die Herrlichkeit haben. And God says, no, no, no. Und Gott sagt, I get the glory. Ich bekomme die Herrlichkeit. I get the glory, not you. Nicht du, sondern ich bekomme die I Herrlichkeit. I will give you praise and honor. Lobpreis und Ehre, ja. And all kinds of good stuff. Und alles. But I get the glory. Aber ich bekomme dafür die Herrlichkeit. Now, I want to go back to Romans chapter 2, verse 29. Ich werde zurückgehen zu Römer Kapitel 2, Vers 29. And let's build this thing up a little bit. Oh, dann bauen wir die Sache wieder ein bisschen auf. Remember this verse? Erinnert ihr euch an diesen Vers? For he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart by the Spirit. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist. We could say he is a Christian who is one inwardly. Man könnte sagen, der ist ein Christ, der es innerlich ist. Baptism is that which is of the heart by the Spirit. Und Taufe ist die, die im Herzen geschieht durch den Geist. A circumcision of the heart is this. Die Beschneidung des Herzens ist das. It is the cutting away. Ist einfach das Wegschneiden. Of any confidence I have in myself. Jeglicher Zuversicht, die ich in mich selbst habe, to produce something, irgendetwas selbst dazu produzieren, in order to gain access to God, um daraus irgendwie Zugang zu Gott zu gewinnen, or to gain to be accepted before God, oder dass ich daraus vielleicht von Gott angenommen wäre. And the Holy Spirit does this. Und der Heilige Geist macht dies. As we believe in Christ and our eyes are opened, wenn wir an Christus glauben, unsere Augen geöffnet werden. And the gospel is preached and we realize. Und das Evangelium wird gepredigt, wir erkennen. Wait a minute. He's the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. I can produce nothing. Ich kann nichts produzieren. He did it all for me. Er hat das alles für mich getan. Wow. Warum? Okay. So I'm nothing in this picture. Ich bin nichts in diesem Bild. And the Holy Spirit does it. Und der Heilige Geist And he cuts away my confidence in myself. Und er schneidet einfach meine Zuversicht in mich selbst weg. And my confidence now becomes Christ. Und meine Zuversicht wird Christus. And he becomes my Savior and my Lord. Und er wird mein Retter und mein Herr. And I abandon self-righteousness. Und ich lasse einfach die Selbstgerechtigkeit weg. And a Pharisaical heart. Ich lasse sie einfach zurück, das pharisäische Herz. Trying to prove how acceptable I can be to God. Wo ich versuche, irgendwo zu beweisen, wie ich doch vor Gott so wohl annehmbar wäre. Look at Philippians chapter 3, verse 3. Schauen wir mal Philipper Kapitel 3, Vers 3. For we, watch this, for we who worship by the Spirit of God. Denn wir, die wir anbeten durch den Geist Gottes. We are the ones who are truly circumcised. Wir sind diejenigen, die wahrhaftig geschnitten sind. We rely on what Christ Jesus has done for us. Wir verlassen uns auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. We put no confidence in human effort. Und wir setzen kein Vertrauen oder keine Zuversicht in menschliche Anstrengungen. This has to be at the core of the awakening. Und das muss im Kern sein, die Grundlage dieser Erweckung. We worship by the Spirit of God. Wir beten an durch den Geist Gottes. By the Spirit of God. Durch den Geist Gottes. I said before, I was in the States, I called Beate and I said, how did Joe like the services? Ich rief aus den Vereinigten Staaten Beate an und sagte, wie hat er den Gottesdienst gemacht? How did he like the evening service? Wie hat er den Abendgottesdienst gemacht? I was just so excited about what his impression of you would be. Ich war einfach so gespannt darauf, was seine Eindrücke über euch sein würden. To see young people in Austria just like lit up. Einfach junge Leute zu sehen in Österreich, wie sie einfach voll und ganz für Jesus brennen. Just lit up. Einfach so ein Feuer haben. I wanted him to come and taste. Ich wollte, dass er kommt und das auch spüren what kann God is doing. Und sehen kann, was to Gott be, macht. To be encouraged. Dass ihn das ermutigt. We are the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. People are coming and people are coming to watch you. Do you not realize that? Leute kommen hierher und sie schauen there euch people zu. Coming from other churches just to be a part of us. Sie wollen euch sehen und auch ein Teil von uns sein. I go to California to be a part of them. So gehe ich nach Kalifornien und möchte ein Teil davon sein, was dort los ist. I go to Atlanta, Georgia to be a part of Andy Stanley's church. Oder ich gehe nach Atlanta, Georgia, um dort ein Teil von der Gemeinde von and Andy Stanley zu sein. Watch and like look. Und da zu schauen und sagen, wow. We went to Hillsong to be a part of them. Bei Hillsong, um ein Teil davon zu sein. I went to the 1 o'clock service on a Sunday. 1 o'clock service. Ich war bei einem 1 Uhr Gottesdienst am Sonntag. How many of us would come to a 1 o'clock service on a Sunday? Wie viele Leute würden zu einem 1 Uhr Gottesdienst an einem Sonntag kommen? Well, we were there at 1 o'clock on a Sunday. Wir waren da 1 Uhr mittags Sonntag. Up in a balcony. Oben auf dem Balkon. And 1,000 kids came. Und da waren 1,000. 1,000 kids came. And I was up in a balcony, and this kid came up in front of me. Ich war da oben auf der Empore, da kam da so ein junger like Mann. Five empty seats and da waren so fünf Sätze frei. He came in the row in front of me and I just looked at him. I said, that is one cool looking kid. Und er kam da zu mir hin und habe gedacht, wow, he der schaut cool just aus. Super cool. You think einfach like einfach Wahnsinn. Schau dir den an. And this guy is just cool. He just der walks cool. in there. He's no? dressed cool. He looks wow. cool. His hair is hey, he's cool. Das ist einfach unglaublich. And I'm thinking at 1 o'clock on a Sunday. 1 Uhr Mittag an einem Sonntag. Wow, I Wahnsinn. Was watching this kid. Ich schaue mir den an. And the music started. Und da beginnt die Musik. And there he just lit up and he was worshiping. Und da beginnt er plötzlich an, fängt er an zu He had no idea that I was watching him. Er hat keine Ahnung, dass ich ihn dazu schaue. And I was being inspired. Und ich war so inspiriert von God ihm. Was speaking to me. Gott sprach zu I mir. I thought a 1 o'clock service. Man, 1 Uhr Mittag. Would anyone in Vienna come to a 1 o'clock service? Würde jemand zu einem Gottesdienst kommen? Who are these people? Um 13 Uhr mittags. God is moving. Wer sind diese Leute? But Gott people come sie. Here and they think the same. Und Leute kommen hierher und denken das Gleiche. We may not think very much, but they do. Also wir denken vielleicht nicht zu viel, and aber what is God doing here? Look at those people. Was macht Gott wow, mit look, people Leuten. Are worshiping. Wow, warum beten die alle an? We worship by the Spirit of God. Wir beten an durch den Geist Gottes. By the Spirit. And when we do that, we are the true circumcision. Durch den Geist, wenn das so geschieht, dann sind wir die wahrhaftige Beschneidung. Because we put no confidence in the flesh. Weil wir kein Vertrauen im Fleisch haben. This has to be the center of the awakening. Und das muss der Mittelpunkt sein, der Kern. It's the Holy Spirit that's moving. Es ist der Heilige Geist, der sich da we bewegt. We worship by the Spirit of God. Wir beten an durch den Geist Gottes. The awakening will begin with worship. Diese Erweckung wird beginnen mit Anbetung. When God is exalted and magnified. Wenn Gott erhoben ist und wenn er groß gemacht wird. And if we want to be a part of it, it has to start with worship. Und wenn wir davon ein Teil sein wollen, muss mit Anbetung beginnen. When we come in, wenn wir hineinkommen, we should realize that there's people who are in our midst who have come to be with us. Sollten wir das einfach erkennen, dass da Leute unter uns sind, die nur gekommen sind, um mit uns Gemeinschaft zu erleben. And so the first thing I realize, und das Erste, was ich dabei erkenne, is that worship cannot be produced by me. Dass ja Anbetung nicht durch mich irgendwie produziert werden so kann. So when you come in and you take your seat and kommst rein, and Eric gets up and says, hey, let's go. Eric sagt, auf geht's, he's auf geht's. All lit up because he's already been singing for 2 hours in practice. Er ist ganz voll Feuer, praktisch, weil er sitzt schon seit, er singt schon seit 2 And Stunden. Your voice is cracky and you haven't said a word all day. Und deine Stimme, die klatscht so ein bisschen und du hast den ganzen Tag eigentlich nichts wirklich and gesagt. And the song's a little high and it's like, und die Lieder sind ein bisschen hoch und du denkst so, na? You have to just say, this is good. Sagen, hey, das ist doch gut. I can't do anything here. I feel like, also ich kann eigentlich nichts wirklich machen, aber my voice and Stimme, I'm tired and ich bin müde. But you say, Holy Spirit, Holy Spirit. Heiliger Geist. Holy Spirit, I want to worship by the Spirit. Ich möchte einfach anbeten durch den Geist. I'm just going to get my vocal cords warmed up here. Meine Stimmbänder, dass sie sich einfach einstimmen. I can't sing hier. The words yet because my voice is so ich kann das noch nicht singen jetzt, aber ja, es kommt. Oh, you just sing. Oh, you can't even sing the words yet. Oh, kann nicht mal die Worte irgendwie aussprechen. You say, Holy Spirit, come on, warm Heiliger, me up. Komm, I just want to worship by the Spirit. Ich möchte anbeten durch den Geist. I want to serve by the Spirit. Ich möchte dienen durch den Geist. I want to go to school by the Spirit. Ich möchte zur Schule gehen. I want to be a husband by the Spirit. Ich möchte ein Ehemann sein durch den Geist. I want to be a wife by the Spirit. Ich möchte eine Ehefrau sein durch den Geist. I want to work the buffet and the book table by the Spirit. Ich möchte im Buffet arbeiten und am Büchertisch. I want to translate by the Spirit. Ich möchte übersetzen durch den Geist. Play my instrument. I want to sing. Ich möchte singen. I want to listen to the message by the Spirit. Ich möchte der Botschaft zuhören durch den Geist. This is the true circumcision. Das ist die wahrhaftige Beschneidung. We put no confidence in ourselves. Wir legen keine Zuversicht in uns selbst And hinein. When we sense the human weakness, aber wenn wir dann spüren diese menschliche Schwäche, the tiredness, die Müdigkeit, I'm so detached. I'm just here. Thank God I'm just here. Gott sei Dank. I mean, don't expect me to sing. I'm just here. Bitte erwarte nicht, dass ich jetzt singen würde. No, we don't expect you to sing. Wir erwarten nicht, dass du we jetzt expect the Holy Spirit wir to erwarten, sing. Dass der Heilige Geist das macht. And so we all make that decision. Also treffen wir alle diese Entscheidung. In everything that we do. In allem, was wir tun. That the Holy Spirit will lead us. Dass der Heilige Geist uns führt. This is Galatians 5, verse 25. Galater Kapitel 5, Vers 25. Since we live by the Spirit, da wir ja durch den Geist leben, let the Holy Spirit lead us in all that we do. Dann lass uns auch vom Heiligen Geist geleitet sein. This in is allem, the was true wir tun. Circumcision. Und das ist die wahrhaftige Because we are making a decision to not put our confidence in the flesh. Denn wir treffen eine Entscheidung, dass wir nicht unsere Zuversicht in das Fleisch hineinsetzen. So in 2 Corinthians 12, when we can even rejoice in our weakness. Im 2. Korinther Kapitel 12, wir können uns selbst erfreuen in unserer Schwäche. In verse 9 and 10. Vers Because 9 und 10. When we're weak, wir können jubeln, denn wenn wir schwach sind, Christ can be strong. Dann kann Christus stark sein. And when I don't have a capacity to listen, und wenn ich keine Kapazität habe zu hören, and I'm kind of drifting off because I'm in the back seat, und irgendwie gehe ich da so weg, And somebody sitting next to me, and they're not very attentive either, and they're asleep. Jemand neben mir und auch die Person, die ist am Einschlafen. It's like, how long is he going to speak for? Wie lange wird er noch sprechen? Holy Spirit. Heiliger Geist. I want to listen through the Spirit. Ich möchte den Heiligen Geist zuhören. And you speak it out. You speak it. Und du sprichst es aus. You say, Holy Spirit. Heiliger Geist. I want to be a listener by the Spirit. Ich möchte ein Zuhörer sein durch den Geist. Why should I waste my time here tonight just being here physically? Und warum soll ich hier meine Zeit verschwenden, indem ich hier nur körperlich anwesend bin? Awaken me by the Spirit. Erwecke mich durch den Geist. Circumcise me. Beschneide mich. Cut away my confidence in the flesh. Schneide weg diese Zuversicht in das Fleisch. We who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. Wir, die wir anbeten durch den Geist Gottes, sind diejenigen, die wahrhaftig beschnitten sind. Let's go back to Acts 13:2. Gehen wir zurück zum Apostelgeschichte 13, Vers 2. One day as these men were worshiping the Lord and fasting. Eines Tages geschah es, als diese Männer in Anbetung waren vor dem Herrn und fasteten. Fasting gives me a great capacity to listen to the Holy Spirit. Fasten gibt mir eine großartige Kapazität, dem Heiligen Geist zuzuhören. That's what it's all about, to hear the Holy Spirit. Darum geht es, den Heiligen Geist zu hören. When they were focused on God, als sie auf Gott ganz fokussiert waren, durch Anbetung, and they were fasting, und sie auch im Fasten waren, the Holy Spirit said, sagte der Heilige Geist, isn't that cool? The Holy Spirit wants to speak to you. Der Heilige Geist möchte zu dir to sprechen. To all of us, over allen, and over. Immer und immer und immer wieder. It would be sad if you came to church and you left And the Holy Spirit didn't say anything. Das wäre so traurig, wenn du hier in die Gemeinde kommst und dann gehst du wieder und der Heilige Geist hat dir nichts good gesagt. Good to see you, man. Wasn't that good service? War das nicht ein Wahnsinnsgottesdienst? What did the Holy Spirit say to you? Was hat dir der Heilige Geist gesagt? You gotta think about it. Mal drüber nachdenken. He said so much, I can't even start. Ach, er hat so viel gesagt, ich kann vielleicht gar nicht überhaupt anfangen, beginnen, was zu sagen. You were sleeping, huh? Hast du geschlafen? The Holy Spirit wants to speak all the time. Der Heilige Geist wird die ganze Zeit sprechen. Revelations 2 and 3. Offenbarung Kapitel 2 und 3. Seven times to the seven churches. Siebenmal sagt es den sieben Gemeinden. He that has an ear, let him hear what the Holy Spirit wants to say. Der der Ohren hat, der höre, was der Heilige Geist in Gemeinden zu sagen hat. But if my life is consumed with television, aber wenn mein Leben nur ganz da aufgebraucht wird, computer nur von Fernsehen, Computerspielen, computer, unnecessary, all the stuff, I can't hear the Holy Spirit because my life is so noisy. Dann kann ich den Heiligen Geist nicht hören, weil mein Leben so voll von Geräuschen ist. And this is what fasting is about. Und darum geht's im Fasten. Pray about what the Holy Spirit would tell you to fast from. Bete einfach darüber, wovon der Heilige Geist dich fasten lassen möchte. How about a negative tongue? Wie wäre es mit deiner negativen Zunge? Just try not to say a negative thing for 3 days. Versuche einfach einmal nichts Negatives zu sagen. Just refuse. Say, nur für 3 Tage. What do you think of the boss? Was denkst du über den Chef? I can't say anything. Why? Warum? I'm fasting. Ich faste. From what? Wovon? Negativity. Negativität. I'll talk to you in 2 days. Just ja, fast. Ich spreche mit dir in 2 Tagen. What would be wrong with that? I can't say anything. I'm fasting. Ich kann nicht sagen, ich faste. Wow. Wow. Wouldn't that be awesome? Wäre das erstaunlich? That just becomes a lifestyle. Das wird dann wirklich ein Lebensstil. It would change our lives. Und es verändert unser Leben. Look at this. The Holy Spirit said, dedicate Barnabas and Saul for the special work to which you've called them. Und der Heilige Geist sprach, widmet mir Barnabas und Saul für das spezielle Werk, dem ich sie berufen habe. God is calling all of us to a special work. Gott beruft uns alle zu einem ganz speziellen He's Werk. He's working everything to the good for those who love him. Er wirkt alles zum Guten für die, die ihn lieben. Called according to his purpose. Und die berufen sind nach seinem Vorsatz. Every single one of us, he knows us. Jeder einzelne von uns erkennt uns ja. He has a calling for us. Er hat eine Berufung für uns. Er hat einen speziellen Zweck, eine Absicht. And if we learn to listen to the Holy Spirit, und wenn wir das lernen, dem Heiligen Geist einfach zu hören, and have by having our hearts circumcised, indem unser Herz ja beschnitten ist, we don't put confidence in ourselves. Dann setzen wir kein Vertrauen auf uns selbst. It's so easy to do. Das geht so leicht. And especially machen. When God uses me to do something, insbesondere dann, wenn Gott uns verwendet, etwas zu like tun, like maybe I preach a good message. Vielleicht habe ich eine gute Botschaft gepredigt. And I think, wow, how did I do that? Denke mir so, wow, wie habe ich das God gemacht? God says, man, you did not do that. Und Gott sagt, Mann, das habe ich gemacht. And we think, how did I do that? I think I started here, and then I went there, and then I went there. You're becoming full of yourself again. We have to recircumcise your heart. Now watch, Galatians 5. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our life. Lasst uns der Führung des Geistes folgen in jedem Bereich unseres Lebens. Let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Lasst uns der Führung des Heiligen Geistes folgen in jedem Bereich unseres Lebens. The only way we can do that is to look away from ourselves. Die einzige Möglichkeit, wie wir das tun können, ist, wenn wir von uns selbst wegschauen. And you have to recognize the moment. Man muss den Moment erkennen. When you have no confidence. Wenn du da keine Zuversicht hast. And you have to see it as a good thing. Und dann ist aber sehen als etwas Gutes. How many times I prepare to speak and I get nothing and nothing. Wie oft habe ich vorbereitet, etwas zu sprechen? And I'm fishing all Friday and I'm fishing all Saturday. Den ganzen Freitag. And I'm in my Bible. Ich fische und ich versuche was zu finden. And Mary says, "How's the message?" Wie geht's dir mit der Botschaft? Nothing. I have nothing. Nichts. Ich I got habe nothing. Nichts. I've been in the Bible for like 40 hours. I got nothing. 40 Stunden bin ich jetzt in der Bibel und da ist nichts. Da ist nothing. Nichts. And it's 10 o'clock on Saturday night and I got und nothing. Samstagabend, 22 That has Uhr. Happened so many times. Ah, das ist so oft schon passiert. And then I just stop. Und dann höre ich einfach auf. And I say, und sag, this is good. Das ist gut. It's the way it's supposed to be. So muss es ja sein. Because I can do nothing. Weil ich ja nichts tun kann. And I say, God, Gott, you've brought me to this place. Du hast mich hier zu diesem Punkt gebracht. I humble myself before you again. Ich demütige mich wieder vor dir. Give me the message. Gib mir bitte die Botschaft. For the church. Für die Gemeinde. And he does. Und er macht es. He says, you should have done this 40 hours ago. Das hättest du schon vor 40 Stunden machen können. You save yourself a little time. hätte ich ein bisschen Zeit gespart. But you learn and you wind up at that moment without even realizing how you got there. Und lernst daraus und du kommst irgendwie hin und denkst, klar, wie bin ich da eigentlich hingeraten? Because you didn't do it consciously. Denn du hast es ja nicht bewusst gemacht. You thought you were walking by faith and you were. Du wandelst im Geist und irgendwie war es ja auch so. But God is bringing you to a deeper place. Aber Gott bringt dich dann auch viel tiefer. And then when you least realize it, there's Christ calling you. Und wenn du es dann am wenigsten bemerken würdest, praktisch beruflich. And you're fishing and you're catching nothing. Und du fängst nichts. My life stinks, man. This stinks. Mein Leben, das stinkt so. Why'd you want to go fishing, Peter? Warum möchtest du überhaupt fischen gehen, Peter? And now here all night. Die ganze Nacht schon sind wir hier. Wait, shh. Somebody yell. Somebody on the shore. Schaut, das da. What is he saying? Was sagt er? I can't hear him. Shh. What? What? Hä? He said, throw the net on the other side. Auf die andere Seite. Andere Seite. What does that guy know? Was weiß der übers Fischen? Throw the net on the other side. Do something. Wirf es halt auf deiner Seite aus. Life stinks. Mann. No, Satan. No king. I mean, everything's gone wrong. Alles geht doch Christ is crucified. Christus ist gekreuzigt. No fish. Keine Fische. Stinks. Alles geht daneben. Throw the net on the other side. Maybe wir halt auf der anderen Seite maybe we'll lose the net. Wenn who knows? Das Netz verlieren. And suddenly they throw it over. Und sie werfen es auf der anderen Seite aus. And suddenly it starts to tighten up. Und plötzlich wird es like immer enger und da ist diese Bewegung drin. Suddenly the net is so full, the boat's tipping. Oh, das Netz so voll, das Boot, it's gonna sink. The boat's gonna sink. And John says, und Johannes sagt, it's the Lord. Es ist der Herr. And the Lord always comes to us again and again like that. Und der Herr kommt immer so zu uns. And we have to recognize the moment. Und wir müssen diesen Moment erkennen. When we're standing there in worship and we're wenn like, wir da stehen und anbeten. Man, another service. Mann, wir sind Gottesdienst. You won't say that once we're in heaven. You won't say that. Du wirst das nicht sagen, wenn wir im Himmel sind. You will say, I wish I was back there. Ooh. Ich würde wünschen, ich werde auch mal da unten. Oh, man. Mann. When that moment comes. Wenn der Moment kommt. And you don't sense your strength. Und du spürst deine Stärke einfach nicht mehr. Capture the moment. Dann ergreife diesen Moment. And say, Holy Spirit. Heiliger Geist. It's your turn. Jetzt bist du dran. You do your thing now. Du machst das, was nur du light tun kannst. Me up. Mach mich ganz help hell, erleuchte me, help mich. Me to listen. Hilf mir help zu hören. Me to serve. Hilf mir zu dienen. Help me to love my husband, my wife, my child. Hilf mir, meinen Partner zu lieben. I'm at the end. I'm at the end. Ich bin einfach am Ende. I'm at the end of my strength. Ich bin einfach am Ende meiner Kraft. And recognize that moment right there. Und erkenne genau dieser Moment da. Is the moment the Holy Spirit's waiting for. Das ist genau der Moment, wo der Heilige Geist nur drauf wartet. Put on my strength. Leg meine Kraft an. I'll just close with a story I told this morning. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die ich auch heute früh erzählt habe. Israel is not listening to the Lord. Hört nicht auf Gott. They've turned away from God. Die haben sich von Gott abgewandt. So God delivers them unto the Midianites. So überliefert Gott sie den Midianitern. And the Midianites were torturing them. Und die Midianiter, sie haben sie gequält. They were burning their fields. Haben die Felder verbrannt. The Israelites were starving to death. Die Israeliten, sie waren am Verhungern zu Tode. And God comes to this guy called Gideon. Und Gott erscheint diesem Mann, diesem says, Gideon. Hey, man of valor. Hey, Mann voll Stärke. The angel of the Lord comes. Man of valor. Mann der Stärke. And Gideon says, mit wem redest du? Who are you speaking with? Me? You're talking to me? Mit mir? I'm going to use you to deliver Israel from the Midianites. Ich werde dich verwenden, dass die Israeliten von den Midianitern befreist mich. My tribe? Mein Stamm? My clan? Mein Clan? My family? Meine Familie? I'm a nobody in the family. Ich bin niemand in der Familie. My family is part of a clan that is a nobody clan. Meine Familie ist Teil eines Clans. Die sind einfach nichts. Who am I? Wer bin ich denn? Exactly. Nobody. Genau. Niemand. You're a nobody. Niemand. But I'm going to use ordinary people to do extraordinary things. Aber ich verwende doch ganz gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge durch sie zu erreichen. So the Lord gives him his first command. Und der Herr gibt ihm das erste Gebot. Here's the first thing you do. das Erste, was du tun sollst. I want you to go and I want you to destroy your father's altar to Baal. Das Erste, was ich möchte, ist, dass du den Altar, den dein Vater gemacht hat, dem Baal, das ihn zerstörst. Are you kidding me? Machst du? Yeah, I want you to go destroy it. Ich möchte, dass du es zerstörst. He said, okay. Okay, cool. And he went there at night. Ah, und er ging dorthin. Because he said he was afraid, and he went at night and destroyed the altar. Weil er Angst hatte, und er zerstörte diesen Altar. And he built an altar to the Lord. Und er baute dem Herrn einen Altar. The next day, everyone came and said, "Who did this? We have to kill him." Am nächsten Tag kamen alle zusammen und sagten, wer hat das gemacht? Somebody found out it was Gideon. Ich habe gehört, das war der Gideon. Kill him. Bring ihn um. His father protected him. Sein Vater hat ihn aber beschützt. And the next verse says, and then the Midianites organized all these this league of armies to come against Israel and just wipe it out. Und die Midianiter haben einfach diese riesige Allianz da gestartet praktisch, um gegen Israel zu gehen und sie einfach auszulöschen. And the Holy Spirit came upon Gideon. Und der Heilige Geist, der kam über Gideon. The ordinary guy who was afraid. Dieser ganz gewöhnliche Mann, dieser Mensch, praktisch, der so Angst hatte. Who obeyed God in fear. Der Gott gehorchte, aber in Furcht. And the Holy Spirit came upon him. Und der Heilige Geist kam and über he ihn. And he blew the trumpet and he called Israel's army. Und er ließ die Posaune erschallen und hat einfach die Armee in Israel and 32,000 warriors came. Und 32,000 Krieger versammelten. And they had to fight against hundreds of thousands of Midianites. Und sie mussten gegen diese riesige Menge von den Hunderttausenden von Midianitern kämpfen. And the Lord said to Gideon. Und der Herr sagt zu Gideon. It's too many. Das sind zu viel. Too many. Tell those who are afraid to go home. Sag denen, die da Angst haben, lass sie mal gehen. Everyone who's afraid can go home. Alle, die hier Angst haben, können jetzt gehen. Really? Wirklich? Ja. Really? Alle. 22,000 left. Und 22,000 waren weg. Could you imagine the 10,000 that stayed? Stell dir vor, die 10,000. You sissies, you. You bunch of sissies. Weicheier. We gotta fight. Wir werden kämpfen. We're gonna fight. Wir kämpfen. Bunch of sissies. Yes, 22,000 women. Frauen. Frauen. You Frau. I got mad at this guy one time at a red light. Ich bin so zornig geworden über einen Mann, ein paar schon. He really got me mad. Bei der Ampel, ich stand auf Rot. I pulled up to him at the next light. Also ich bin dann an ihm vorbeigefahren. And I rolled my window down. And I said, hab das Fenster runtergerollt. Frau. Du Frau. Du Frau. Du Frau am Steuer, oder? This is what these guys were yelling, yeah. Frau. Anyway. Okay. 10,000 are left. 10,000 waren übrig. And they're probably really angry. Und die waren wirklich zornig. And God says, too many. Gott sagt aber, Gideon, test them. Das sind zu viel. Bring them to the water. Bringen sie hin zum Wasser. Watch how they drink. Schau mal, wie die da trinken werden. Everyone who gets down on his hands and puts his hands on the ground and puts his face right to the water and just sucks up water. Alle, die sich da in das Wasser schmeißen, mit dem Gesicht mitten reinpacken, das Wasser nur so auftanken. Put them on the side. Gib sie auf die eine Seite. And watch how many just take a little bit of water and just lick it like a dog. Und schau mal, wie viele dann kommen, praktisch ein bisschen so eine Handvoll Wasser nehmen und sie dann lecken. Ah, the dog lickers, yeah. Ja, die da lecken wie die Hunde. We don't want no dog lickers, yeah. Okay. Okay, all the dog lickers over there. Die, wie die Hundelecker praktisch auf die Seite. And all the warriors over here. Und die Krieger auf die andere Seite. Okay, Lord, I'm ready to send those 300 home. Herr, ich bin jetzt bereit, die 300 einfach wegzuschicken. Bunch of children. Kinder. And God says, no, send the other ones home. Gott sagt, na, die können jetzt gehen, die send anderen. The 9,700 home. Die 9,700, lass sie gehen. Why? Warum? Because these guys were so full of themselves. Die waren so voll von sich selbst. These 9,700, they drank the water like they were going to fight the battle. Die haben das Wasser so getrunken, als würden sie diesen Kampf kämpfen just müssen. Just stuck their head right in the water. Kopf mitten rein. Just drinking, was nur geht. Like they wouldn't be drinking for 3 days. Als würden sie für 3 Tage nichts mehr trinken. 300 just went over to the, just took a little bit of water. Es waren nur 300, die nahmen sich ein bisschen von dem Wasser. It's going to take a miracle. Das wird ein Wunder brauchen. It's going to take a miracle anyway. Naja, wird ein Wunder brauchen. You're never so going to so beat these guys. There's like half a million of them there. Die schlagen. Das sind eine 500,000 dort. It's going to take a miracle. Das wird ein Wunder brauchen. It's going to take the Spirit of God. Es wird den Geist Gottes and God brauchen. Shows those 300 and you can read the story yourself. Und Gott zeigt, was er durch die 300 tun kann. Und wir können die Geschichte selber in Judges chapter 7. Lesen. Im Richter Kapitel 7. God did this great miracle. Gott hat dieses große Wunder. As they surrounded the army. Gefühlt, als da diese Armeen umstellten. They blew 300 trumpets. Und sie bliesen da 300 Posaunen. They broke the vessels. Und sie zerbrachen die Gefäße. They raised the torches. Und sie erhoben die Fackeln. They blew the trumpet. Und sie bliesen wieder die Posaunen. And God confused the army below. Und Gott verwirrte einfach die Armeen, die da drunter standen. And they began to kill each other. Und sie fingen an, sich gegenseitig zu bekämpfen. And God brought great victory. Und brachten sich um, dass Gott einen großen Sieg brachte. A broken vessel. Durch ein gebrochenes Gefäß. That's me and you. Das sind wir, du und the ich. Light of the Holy Spirit being released. Das Licht des Heiligen Geistes, was da plötzlich frei wurde. And an awesome confession. Und einfach ein ganz erstaunliches Bekenntnis. God uses ordinary people to do extraordinary things. Gott verwendet dann ganz gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu vollbringen. By his Spirit. Durch seinen Geist. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you today. Vater im Himmel, danke dir. That you have no superstars in your kingdom. Du hast keine Superstars in deinem Reich. The only superstar is Jesus Christ. Der einzige Superstar, das bist du, Jesus Christus. He is our Lord and our Savior. Du bist der Herr und der Retter. Son of God. Sohn Gottes. The Lamb of God. Lamm Gottes. The Prince of Peace. Der Friedefürst. The King of Kings. König der Könige. The Alpha and the Omega. Alpha und Omega. Our everything. Unser Ein und Alles. And Lord, we thank you for this calling. Und Herr, wir danken dir für diese Berufung. You've called us as ordinary people. Du hast uns berufen als ganz gewöhnliche Menschen. To do extraordinary things. Außergewöhnliches für dich zu verbringen. Maybe there's somebody here tonight and you've never received the Holy Spirit. Vielleicht ist jemand heute Abend hier und du hast noch nie den Heiligen Geist empfangen. You've never received Jesus into your life. Noch nie Jesus in dein Leben aufgenommen. Would you pray with me? Würdest du bitte mit mir beten? It comes through a simple prayer. Es geschieht einfach durch ein ganz einfaches Gebet. But you have to speak it. Aber du musst es aussprechen für dich. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel, forgive me, vergib mir, and cleanse me, und reinige mich. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me, bitte vergib mir, and cleanse me, und reinige mich. Come into my life, komm in mein Leben. In Jesus' name, in Jesu Namen. Come into my life, komm in mein Leben. Fill me with your love, fülle mich mit deiner Liebe. Say these words, God, fill me with your love. Sprich es aus, Gott. Fülle mich mit deiner Liebe. Holy Spirit, fill me with your life. Heiliger Geist, fülle mich mit deinem Leben. Through Jesus who died on the cross. Durch Jesus, der am Kreuz starb. And rose from the dead. Und vom Toten wieder auferstanden ist. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. Let's be extraordinary. Lass uns einfach außergewöhnlich sein. Extraordinary people. Außergewöhnliche Menschen. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Father, I pray for each one here tonight. Vater, ich bete für jeden einzelnen hier heute Abend. Maybe there's somebody here and you've got a lot of problems. Und vielleicht ist jemand hier und du stehst vor Riesenproblemen. You're in the storm of your life this week. Und bist diese Woche im Sturm deines Lebens. Nobody knows it. It's the worst week of your life. Und keiner weiß es, und das ist die schwierigste Woche deines Lebens. God knows. Gott weiß es. God knows. Gott weiß es. Father, we pray as a church. Vater, wir bitten als Gemeinde. For this country. Für dieses Land. We pray for every single one of our brothers and sisters from every church. Wir beten für jeden einzelnen Bruder oder Schwester in den Kirchen, Gemeinden. Protect them and keep them. Bitte behüte und bewahre sie. And make us one in your spirit. Mach uns eins im Geist. Holy Spirit, blow across this country. Heiliger Geist, wehe durch dieses Land. Light us up. Erleuchte uns wie Feuer, that we might worship by your spirit, dass wir durch deinen Geist einfach dich anbeten, as the true circumcision, die wahrhaftige Beschneidung. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. God bless you. Gottes Segen.